بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Brüder, als die Armee der Muslime über das Wasser lief, so haben sie auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und nicht mal einen Tropfen Wasser hat sie berührt und ihnen ist nichts passiert. Als Khalid ibn Walid das Gift trank, mit dem sie beschossen wurden mit den Pfeilen, als er das trank, hat er auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut und ihm ist nichts passiert. Als Musa a.s. mit den Juden vor Pharaon und seinen Leuten abhaute, vertraute auf Allah, als sie vor dem Meer standen. Und die Juden sagten, sie werden uns einholen. Musa a.s. sagte voller Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala, niemals, mein Herr ist mit mir und er wird uns retten. Liebe Brüder, das ist Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist gutes Denken über Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist, was wir heutzutage vergessen haben. Das ist, was wir verlernt haben. Das ist, was wir wieder erlernen müssen, liebe Brüder. Vertrauen, vollständiges Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir gut über Allah subhanahu wa ta'ala denken. So fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala und vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Denn das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Grundlage von Tawhid. Ist eine Grundlage in den islamischen Grundsätzen, meine lieben Brüder. Denn mit dem Tawhid sind auch alle Propheten, die Allah subhanahu wa ta'ala entsandt hat, gekommen. Und sie haben auch alle dazu aufgerufen, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und vertraut auf Allah, wenn ihr Gläubige seid. So ist ein Gläubiger jener, der auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, vollstes Vertrauen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und vertraut auf Allah, O ihr Gläubigen, vertraut auf Allah, ihr Gläubigen. Ein Gläubiger, er braucht auf niemand anderes zu vertrauen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. In den Grundsätzen, natürlich vertraust du auf deinen Bruder, auf deine Schwester in bestimmten Sachen, aber in grundsätzlichen Sachen, dein Vertrauen zu Allah subhanahu wa ta'ala, das ist vollkommen. Du vertraust niemand anders, außer zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dieses Vertrauen in unserer Zeit ist verloren gegangen, liebe Brüder. Das ist eine Katastrophe geworden. Jeder beschwert sich bei jeder Kleinigkeit. Er hat kein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das machen? Ja, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, reicht denn Allah seinem Diener nicht? Reicht dir Allah nicht, dass du zweifelst? Reicht dir Allah nicht? Oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was ist denn mit uns, dass wir nicht auf Allah vertrauen, wo er uns doch recht geleitet hat? Was ist mit uns los? Wir vertrauen nicht auf Allah. Er hat uns recht geleitet. Er hat uns zu Muslime gemacht. Er hat uns von der Dunkelheit ins Licht gebracht. Reicht es denn nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala da ist für uns? Aber meine lieben Brüder, wie sollen wir auch auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, wenn wir vergessen haben, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist? Oder wenn wir nie gelernt haben, wer Allah subhanahu wa ta'ala ist? Wenn wir nicht wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns beobachtet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala der Allhörende, der Allsehende ist, wir wissen nicht, wir haben alles verlernt, wir haben es nie gelernt, wer ist Allah, was sind seine Eigenschaften, was sind seine Namen, was bedeutet das alles, dass Allah subhanahu wa ta'ala beobachtet, was bedeuten seine Namen, seine Eigenschaften, was ist das, das haben wir alles verlernt oder vergessen, subhanallah. Denn, meine lieben Brüder, nur jemand, der Allah kennt, und kann auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen, denn subhanallah, das ist eine menschliche Natur. Wenn du jemanden auf der Straße siehst, sagst du nicht, ich vertraue auf ihn 100%. Du kennst ihn nicht. Ja, du würdest niemals sagen, Begründung, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn nicht. Und so ist es auch mit Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du Allah nicht kennst, kannst du nicht sagen, ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala, weil du kennst ihn nicht. Deswegen müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala kennenlernen. Und ein reines Herz, und nur ein reines Herz, das Allah subhanahu wa ta'ala kennt, kann sich mit ihm verbinden und dann auf ihn vertrauen. Meine lieben Brüder, Vertrauen auf Allah ist die Eigenschaft der Gläubigen, ist die Eigenschaft der Mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, die wahren Gläubigen sind ja jene, deren Herzen sich aus Ehrfurcht zittern, wenn Allah erwähnt wird. Sie zittern, wenn man sagt Allah, Allahs Verse vorgelesen wird, ihre Herzen zittern aus Ehrfurcht. Und jene, wenn ihnen seine Zeichen verlesen werden, es ihren Glauben mehrt und es mehrt deinen Glauben und auf ihren Herrn dann vertrauen. Und auf ihren Herrn dann vertrauen. Das ist eine Eigenschaft der Gläubigen. Und sie ist nur für die Gläubigen. Sie sind nur für die Mu'minin, diese Eigenschaft. Vertrauen, meine lieben Brüder, heißt nicht, dass du sagst, ich vertraue auf Allah und lege meine Füße hoch. Vertrauen heißt, du vertraust auf Allah und du tust alles Mögliche, um zu deinem Ziel zu gelangen. Du gehst jeden Weg, um dein Ziel zu erreichen. Du tust alles dafür. Aber du verstehst, Du verstehst, dass nicht das, was du getan hast, hat dich zum Erfolg gebracht, zu dem Ergebnis gebracht. Denn Allah hat dir dieses Ergebnis gegeben. Allah, derjenige, der dir auch diese Gründe gegeben hat, diese Möglichkeiten gegeben hat, das zu machen. Wenn du zum Beispiel eine Sprache lernen willst, wenn du ein Auto kaufen willst, wenn du die kleinsten Sachen, die du machen willst, der Weg dahin hat dir Allah geebnet. Du bist ihn gegangen und Allah hat dir dann den Erfolg gegeben. Das ist von Allah subhanahu, das ist Vertrauen auf Allah, dass du alle Möglichkeiten ausnutzt und dann auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraust. Der Muslim sollte sich nur auf Allah verlassen. Und wer sich auf andere verlässt, also einen anderen Herrn außer Allah, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das Beispiel jener, die sich einen Schutzherrn außer Allah nehmen, ist das Beispiel einer Spinne, die sich ein Haus nimmt. So ist doch das schwächste Haus das Haus der Spinne, wenn ihr doch nur wüsstet. Das heißt, wenn du auf jemand anderes vertraust, auf einen anderen Herrn vertraust, und du sagst, ich habe einen anderen Herrn, der wird mir schon helfen. Sein Haus, dieses Vertrauen ist wie das Haus der Spinne. Ein Wind kommt und es ist weg. Subhanallah. Allah subhanallah sagt, wer auf Allah vertraut, dem ist der Genüge. Wer auf Allah vertraut, dem ist, wen brauchst du noch? Wenn du auf Allah vertraust, der reicht dir. So wie Ibrahim a.s. auf Allah vertraute, als er ins Feuer geschmissen wurde. Er hat auf ihn vertraut und er war ihm Genüge. Mit wem bist du, wenn du auf Allah vertraust? Du bist mit Allah, deinem Schöpfer, dem Herrscher, dem Allmächtigen, dem Allhörenden, derjenige, der zu allem die Macht hat, derjenige, der alles verändern kann. Subhanallah. Vertraue auf Allah, denn du bist auf der eindeutigen Wahrheit. Meine lieben Brüder, die Gelehrten sagen zu diesem Vers, die Religion besteht aus zwei Aspekten, zwei Punkten. Der Diener muss erstens der Wahrheit folgen. Er muss der Wahrheit folgen mit seinem Herzen, mit seinen Worten, mit seinen Taten. Und dann dabei auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Das heißt, du bist auf der Wahrheit, du folgst der Wahrheit, du machst das Richtige und dann vertraust du auf Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dich beschützen und dir dein Vertrauen geben. Und wenn du im Recht bist, die Wahrheit hast, dann fürchtest du niemanden außer Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wer soll dir schaden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mit dir ist? Wer kann dir überhaupt etwas tun, wenn Allah auf deiner Seite ist, subhanallah? Wer will etwas gegen dich tun, wenn Allah subhanahu wa ta'ala bei dir ist? Vertraue auf Allah und Allah genügt dir als Schutzherrn. Vertraue auf Allah, Allah genügt dir als Schutzherrn. Du brauchst niemand anderes. Allah subhanahu sagt auch, vertraue auf den ewig Lebendigen, der niemals stirbt. Und lobpreise ihn. Und es genügt ihm, dass er über die Sünden seiner Diener Bescheid weiß. Subhanallah. Der gewaltigste Lohn, meine lieben Brüder, ist genau das, dass wenn du auf Allah vertraust, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir ist. Oder besser, dass du mit Allah sein kannst, subhanahu wa ta'ala. Das ist eine gewaltige Sache. Aber nur, wenn du der Wahrheit folgst. Nur, wenn du der Wahrheit folgst, kann Allah, bist du mit Allah subhanahu wa ta'ala oder Allah subhanahu wa ta'ala ist mit dir. So sagte Imam Ahmed auch, das Vertrauen ist eine Tat des Herzens. Ist eine Tat des Herzens. Und es wird nur dort gemacht. Es hat keinen Kontakt zu Händen, Füßen, Worten und Taten. Das Vertrauen ist so wie die Absicht, nur im Herzen. Nur im Herzen kann man diese Sache machen. Und nur dort kann man sich aufbauen. Denn ein Muslim, nachdem er alle seine Angelegenheiten erledigt hat, vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und beides gehört zusammen. So wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das gemacht hat, als er zur Hijra gegangen ist. Er hat den beauftragt, die Kamele zu versorgen. Er hat den beauftragt, er hat Ali ibn Talib beauftragt, in seinem Schlafgemach zu schlafen und die Sachen zurückzugeben. Er hat dies und das getan. Er hat einen Nicht-Muslim genommen, der ihm den Weg zeigt. Er hat sich versteckt. Er hat alles Mögliche getan, was in seiner Hand liegt. Und dann hat er auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraut, als sie in der Höhle waren mit Abu Bakr. Und Abu Bakr sagte, und Angst hatte und sagte, wenn sie nur runtergucken, dann sehen sie uns. Aber dann sagt der Prophet so, als ob er sagt, wir haben alles getan, was wir tun konnten. Jetzt vertrauen wir auf Allah. Dann sagte er zu ihm, was haltest du von zweien, von denen der dritte Allah ist? Das ist Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist Vertrauen. Du hast alles Mögliche getan. Sagst du, ja Allah, ich habe alles getan, jetzt vertraue ich auf dich, es liegt nur noch in deiner Hand. Es gibt eine Grenze, danach übernimmt Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie beschützt und Allah subhanahu wa ta'ala wird auch dich beschützen, meine lieben Brüder. Und es gibt viel zu sagen über das Vertrauen. Es gibt viele Hadithe und Ayat, die diese Sachen beschreiben, das Vertrauen, wie gewaltig das ist, subhanallah. Aber wir begnügen uns inshallah mit diesen Sachen und ich beende meine Khutbah mit folgenden Worten Allahs. Allah subhanahu sagt, wer Allah fürchtet, macht ihm einen Ausweg und versorgt ihn von dort, wo er es nicht erwartet hat. Wer auf Allah vertraut, dem ist er Genüge. Gewiss, Allah wird seine Angelegenheiten lösen. Allah hat ja für alles sein Maß bestimmt. Wer Allah fürchtet, macht er ihm seine Angelegenheiten leicht. Wer Allah fürchtet, dem tilgt er seine schlechten Taten und gibt ihm einen gewaltigen Lohn, meine lieben Geschwister. So fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala und vertraut auf ihn. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von jenen machen, die auf ihn vertrauen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und verzeihen. Allahumma ja'alna min alladhin yatawakkaluna alayk. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فأقم الصلاة